Stille und ich liege wach, kann eines nicht verstehen. Warum bist du einfach gegangen, will ich dich nie mehr sehen. Schön wie ein Gedicht sind die Gedanken, die zu dir gehen, du solltest mich erhören. Denn ich kann mir nichts Schöneres denken, würdest du mir heute schwören. Glaub es mir, der neue Tag wird freundlich und hell für uns sein. Glaub es mir, der neue Tag sieht uns beide nicht mehr allein. Erraten, hätte mancher Wunsch sich wohl schon längst erfüllt. Aber woher sollst du denn wissen, was die Sehnsucht mir stillt? Noch klagt das Lied durch meine Träume, noch ist es Nacht, bald wird es Morgen sein. Mit neuem Licht kommt neue Hoffnung, viel wird man sich verzeihen. Love is free.